zugeben, in iranische Gewässer eingedrungen zu sein, erklärten sie auf einer Pressekonferenz. Tatsächlich hätten sie sich zum Zeitpunkt ihrer Festnahme in irakischen Gewässern befunden, betonte einer der Soldaten. Das iranische Außenministerium bezeichnete die Stellungnahme der britischen Soldaten am Abend als reine Propaganda. Papst Benedikt XVI. Hat bei der Karfreitagsprozession in Rom das Kreuz als bleibendes Symbol für das Leid der Welt bezeichnet. Am Ende des traditionellen Kreuzwegs im antiken Kolosseum mahnte er die Christen, mit dem Herzen zu sehen und sensibel für das Leid von anderen zu bleiben. Mehrere 10.000 Menschen beteiligten sich an den Feierlichkeiten. Zu Beginn und zum Abschluss der Prozession trug der Papst das Kreuz selbst. Heute wird die nächtliche Osterwache im Vatikan gehalten. Im Verlauf der Messe wird in der Vorhalle das Osterlicht entzündet und in den Petersdom gebracht. Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft ist im Viertelfinale gegen Belgien in Ostende mit 2:0 in Führung gegangen. Thomas Haas gewann sein Auftaktspiel gegen Christoph Liegen in 4 Sätzen. Anschließend war auch Philipp Kohlschreiber erfolgreich. Er besiegte den Belgier Olivier Rojos. Das Wetter. In der Nacht vielfach wolkig, etwas Regen, im Südwesten meist trocken, stellenweise Nebelbildung. Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 2 Grad, örtlich um 0 Grad. Am Tage in der Südwesthälfte anfangs sonnig, später wolkig, bei Höchsttemperaturen bis 18 Grad. Im Nordosten gelegentlich Regen, hier Tageswerte zwischen 8 und 13 Grad. Die Aussichten: Am Ostersonntag im Norden und Nordosten dichte Wolken, örtlich Regen, in der Südwesthälfte heiter und trocken bei Werten zwischen 10 und 18 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit: Deutsche Ostseeküste östlich Rügen, West bis Nordwest 5 bis 6, Böen 7. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk 1.05 Uhr, die Verkehrslage. Keine Störungen. Deutschlandfunk. Nachtradio. I said, who's that girl there? I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. That is a scumbag, don't you? Willkommen zum Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das Thema heute: Made in Sheffield. Musik aus Englands heimlicher Musikmetropole. Position. I'm sorry, love, I'll have to turn you down. Oh, we must be up to summer. What are the chances? Sure, it's more than likely. I've got a feeling in my stomach. I start to wonder what your story might be. What your story might be. Yeah, 'cause they say it changes when the sun goes down. Yeah, they say it changes when the sun goes down. And they say it changes when the sun goes down. Around here. Yeah. chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all. Die Arctic Monkeys sind 2006 noch mit einer der begehrtesten Auszeichnungen im britischen Musikbusiness, dem Mercury Prize, geehrt worden. Ein voller Erfolg für eine Newcomer-Band und ein voller Erfolg für die Stadt Sheffield, aus der die Arctics stammen. Sheffield liegt im Norden von England, hat um die Millionen Einwohner und wird auch gerne als Englands größtes Dorf bezeichnet. Eine halbe Million Einwohner, Entschuldigung. Wird auch gerne als Englands größtes Dorf bezeichnet. Im heutigen Soundcheck geht es um Sheffield als Musikstadt, die sich weder hinter London noch Manchester verstecken muss, denn die Musikkultur dieser Stadt ist äußerst vielseitig und reichhaltig. Weiter geht es mit dieser Formation. Marie has set up home with a man who's half my age. A half-wit in a leotard stands on my stage. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others creep in fear. Try if you can to walk like a man, but you don't come near. You've got to fly. Jumble sail left out in the rain. It's not good, it's not right. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others creep in fear. Existence and insult and stains that I suspect cover your clothes. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others creep in fear. So try if you can to walk like a man, but you don't come near. You've got to fly. Yeah. Die All-Seeing Eye ist eine lose Vereinigung einiger Talente der Stadt aus der Rock- und Pop- und Dance-Welt, die sich für ein einmaliges Album trafen. Und dieser Song kam sogar in die britischen Top 10. Die All-Seeing Eye mit Walk Like a Panther, gesungen von Schlagersänger Tony Christie, geschrieben von einem der wichtigsten Aushängeschilder der Musikszene aus Sheffield, Jarvis Cocker. Mittlerweile ist Jarvis Cocker solo, aber seine in meinen Ohren besseren Momente hatte er mit seiner Band Pulp, mit denen er tolle Songs veröffentlichte, unter anderem Razzmatazz. The trouble with your brother, he's always sleeping with your mother, and I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast? Are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, 'cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tags and the knives on the town. After I left you, now you're going with some kid who looks like some bad comedian. Are you gonna go out? Are you staying home? Eating boxes of milk tray, watch TV on your own, but aren't you warm? Go with your razz and the tears and the knives on the town. Oh, dignity. She wants to be believed. There's something strange inside her head that needs to be relieved. This is the people's temple. This is the congregation. These are the living nightmares. Forms of extermination. Diese Band wurde immer gerne als der eigentliche Sound von Sheffield bezeichnet. Cabaret Voltaire standen mit ihrem Sound für die industrielle Seite der Stadt, die Stahlverarbeitung, die Fabriken, den Dreck, der Rauch und die Kälte der Industrielandschaften. Diese Gruppe hätte auch prima ins Ruhrgebiet gepasst und hat in den frühen 80ern elektronische Musikgeschichte geschrieben mit ihrem kompromisslosen und düsteren Sound, der prima in die Stimmung der frühen 80er passte. Cabaret Voltaire sind ein wichtiger Eckpfeiler der Musikszene Sheffields und werden uns in diesem Soundcheck noch einmal begegnen. Es gibt eine hervorragende Dokumentation über die Szene in Sheffield und die nennt sich Made in Sheffield. Und außer Cabaret Voltaire spielen hier The Human League auch eine große Rolle, da sie mit die erfolgreichste Gruppe Sheffields überhaupt waren. Was Human League, Cabaret Voltaire und einige andere Bands auszeichnen, sie alle haben ihre Kraftwerk-Lektion verstanden und versuchten elektronische Musik auf ihre Weise zu machen. Mal davon abgesehen, was The Human League dann später produzierten. Ihre ersten Hits waren ganz im Stil des kargen Elektropop und haben Anfang der 80er mächtig Eindruck gemacht. Okay, ready. Let's do it. Thank you. German League mit Being Boiled, wie es die Legende so will. Zuerst gab's Being Boiled und dann gab's Fade to Grey von Visage, was ziemlich ähnlich klingt. Bevor Human League zu dem geworden sind, was sie heute sind, gab es The Future. Das war Human League in komplett anderer Besetzung. Man hört ihren frühen Aufnahmen an, dass sich das, was dann später den eigentlichen Erfolg hatte, hier schon andeutet. Es gibt dieses schöne Interview von Phil Aoki von The Human League auf der Dokumentation Made in Sheffield, wo er erzählt, dass David Bowie in den frühen 80ern immer auf ihren Konzerten war und dann erzählt hat, er hätte die Zukunft der Popmusik gesehen. Das ist alles lange her, genau wie diese Aufnahme hier, The Future, also Pre-Human League mit Pulse Loves. Sheffield, das ist nicht nur elektronischer Sound, sondern auch Singer-Songwriter-Pop. Und Mitte der 90er Jahre, das war die Stunde von Stephen Jones alias Baby Bird. Er hat 96 einen Riesenhit mit You're Gorgeous und dann folgten noch kleinere Ausflüge in die Charts. Sheffield war mal wieder im Medien-Spotlight als heimliche Musikmetropole und hatte mit Baby Bird auch wieder ein ziemlich charismatisches Aushängeschild. Hören wir den Song Candy Child. Mark Bryden ist Remixer und Produzent in der Dance-Szene von Sheffield. Als er Roisin Murphy auf einer Party trifft, hat das schwerwiegende Folgen. Die beiden werden ein Paar und gründen 1995 Moloko. Zuerst bleibt der Erfolg aus, doch dann gibt es einige Hits wie The Time Is Now, bevor sie sich 2003 wieder auflösen und alleine weitermachen. Von Moloko gibt es einige schöne Songs, die auf ihrem Vermächtnis der Best of vereinigt sind. Unter anderem dieser Song hier, Day for Night. Day, day, day, four. you talk about in your sleep? Wrap yourself around me. Not just a passerby, I'm gonna stay a while. I like your peep show, magnetized. I saw you in the window. I've been watching you. Don't know what else to do. Trust me, I'm sensitive, intensive. I never let you go. No need to be afraid. Release yourself to me. I got that heartache. Ho-bo-bo-bo, you know my trouble. I saw you on your own. No need to be alone. Let me levitate, relax, resonate. Turn out the light. Day for night, day. Feet, humblest man. case and walk outside, where the air is clear and the scene looks so blue, like it's never been before. Deren Name auch immer wieder fällt, wenn es um Sheffield der 80er Jahre geht, Clock DVA. Sie haben auch einige Stilwechsel vollzogen, haben mit ihrem Album Advantage 81 ein wirklich kleines Meisterwerk geschaffen, das zwar kommerziell floppte, aber es garantiert unter die ersten 10 Alben geschafft hätte oder schaffen würde, die ich auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Der Name Clock DVA wird nochmal in der zweiten Stunde fallen. Jetzt zu einer Gruppe, die irgendwie nie den Status erreicht haben, die sie eigentlich verdient hätten. Die Comset Angels waren für mich immer eine der großen Gitarren-Wave-Bands der 80er, die es dann auch wie viele andere in die 90er geschafft haben, wurden von ihrer eigenen Stadt immer so ein wenig kritisch und wenig wohlwollend beäugt, während die Fans der Gruppe eher in Holland und in Deutschland weilten. Hören wir Comset Angels mit Be Brave. Spirit. Die Band Pink Grease ist in Sheffield schon längst Kult und hat eine große Fangemeinde. Außerhalb kennt kaum einer diese Mischung aus Glamrock und Postpunk, das immer mit einem lebendigen Showprogramm einhergeht. Es gibt von den gleichen Machern der Doku Made in Sheffield sogar eine Doku über Pink Grease, nur hat es außerhalb von Sheffield kaum jemand wahrgenommen. Hören wir Pink Grease mit Serial Heartbreaker. Inside your fires are raging, a slave to your desire. I can feel your ambition running through my blood, ripping through the heart. Under my skin you are writing a curse of blood desire. Passions for the silver screen, features for you rising. My fires are raging, a slave to my desire. Flames of passion quenched before we start. Cut myself off. Artery wurde in den 80ern immer gerne als Sheffields Antwort auf Joy Division aus Manchester bezeichnet. Wenn man überlegt, wie viele Gruppen von Block Party bis hin zu We Are Scientists sich von Gruppen aus den frühen 80ern inspirieren lassen, sind Artery eigentlich immer ein wenig vergessen worden. Welches Potenzial die Gruppe hatte, das wird klar, wenn man ihre frühen Live-Aufnahmen sieht. Das waren keine Songs, die sie gespielt haben, sondern das waren Stimmungen. Gut rüber kommt das bei ihrem bekanntesten Song Into the Garden. mountains of peace. But I can always smell the summer coming, at the latest by early spring. ABC waren eine der Gruppen aus Sheffield, denen der Chart-Erfolg dann doch zuteil wurde. Hören wir sie bis zu den Nachrichten mit ihrem Hit The Look of Love. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Deutschlandfunk. 2 Uhr, die Nachrichten. Die 15 vom Iran freigelassenen britischen Marinesoldaten sind nach eigenen Angaben während ihrer knapp zweiwöchigen Haft massiv unter Druck gesetzt worden. Ihnen sei mit 7 Jahren Gefängnis für den Fall gedroht worden, dass sie nicht zugeben, in iranische Hoheitsgewässer eingedrungen zu sein, erklärten sie auf einer Pressekonferenz. Tatsächlich hätten sie sich zum Zeitpunkt ihrer Festnahme aber in irakischen Gewässern befunden, betonte einer der Soldaten. Das Außenministerium in Teheran bezeichnete die Stellungnahme der britischen Soldaten als reine Propaganda. Nach der Veröffentlichung des zweiten Teils des Klimaberichts der UNO hat Grünenchef Bütikofer der Bundesregierung Versäumnisse vorgeworfen. Es sei ein Skandal erster Ordnung, dass diese immer noch plane, den Klimakiller Braunkohle zu privilegieren, sagte Bütikofer der Zeitung Welt am Sonntag. Wenn alle Kohlekraftwerke gebaut würden, die derzeit geplant seien, werde das zu einem Anstieg der CO2-Emissionen führen. Bütikofer forderte erneut ein Tempolimit, die Besteuerung von Flugbenzin sowie Energiestandards für Neubauten. Im zweiten Teil ihres Weltklimaberichts hatten die Vereinten Nationen gestern erneut vor den Folgen der Erderwärmung gewarnt. Vor allem den ärmsten Ländern drohen danach Hunger, Wassermangel, Stürme und Überschwemmungen. Bundeskanzlerin Merkel will das Thema beim G8-Gipfel im Juni in Heiligendamm ansprechen. Bundesverkehrsminister Tiefensee will noch in diesem Jahr einen verbindlichen Klimapass für Neuwagen einführen. Er solle Aufschluss darüber geben, wie viel Kohlendioxid ein Fahrzeug ausstoße und in welchem Verhältnis die Abgasmenge zur Nutzlast stehe, sagte Tiefensee der Bild-Zeitung. Ziel sei mehr Transparenz als Grundlage für eine Kaufentscheidung.